Sie ja leider nicht alle als Parteigenossinnen ansprechen. Ich glaube auch, ich kann Sie nicht einmal alle als Arbeitsgenossen ansprechen. Aber wir gehören alle zu der Berliner Bevölkerung und gehören alle zum deutschen Volk. Seien Sie überzeugt, was in diesen Tagen hier in diesem Hause vor sich geht, das belastet uns seelisch alle, allerlei, wie wir zu den Fragen stehen, mindestens so, wie es Sie belastet. Wir alle wollen das Beste von Berlin. Und wenn Sie sich den Magistrat ansehen und die Stadtverordnetenversammlung, so sind Sie gewählt mit den Stimmen der Berliner Bevölkerung. Und nun bitte ich Sie, dass Sie den Saal verlassen. Ihre Resolutionen werden geprüft werden. Der Stadtverordnetenvorsteher und ich selber, wir verpflichten uns dazu. Aber wir können nur ordnungsgemäß tagen, wenn wir hier so, wie es das Gesetz und wie es die Berliner Verfassung uns vorschreibt, arbeiten können. Ihre Sprecher haben eben gesagt, wenn ich ein paar Worte zu Ihnen sprechen würde, dann würden Sie gehen. Nun zeigen Sie, dass diese Ihre Sprecher die Wahrheit gesagt haben und verlassen Sie den Saal und die Tribünen. Sie werden alle zu Hause im Rias diese Versammlung verfolgen. Herr Qualek hier gern herumschreit, können wir Ihnen nicht helfen, werden wir nicht haben.